1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche, Montagnacht. Das ist dann auch gleich eine offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Marion und Marion ist 48. Guten Morgen, Marion. Hallo, Domian. Über was reden wir beide? Ist was Schreckliches passiert. Ich hatte am 30.09. einen schweren Autounfall mit Todesfolge. Du warst schuld? Ja. Du bist Auto gefahren? Ja. Beschreib mal den Hergang des Unfalls. Es war Sonntag früh. Die Sonne stand ziemlich grell am Himmel, ziemlich tief. Ich wollte eigentlich nur Ortschaft weiterfahren, Richtung Süden, also wo die Sonne gescheint hat. Ja. Und ich habe die Ampel nicht gesehen. Und bin über die Ampel gefahren, habe nur die Sonne gesehen. Und es hat einen Schlag da. Und da habe ich ein Mädel umgefahren. Das heißt, die später an der Unfallfolge verstorben ist. Das heißt, die Ampel war rot für dich? Ja. Weil die Sonne von Osten vermutlich kam und sie dir in die Augen geschienen hat, hast du sie nicht gesehen? Richtig. Das ist deine Heimat, da wo das passiert ist? Ja, genau. Ein ziemlich kleines Dorf. Ja. Aber wusstest du nicht, dass da eine Ampel ist? Doch, wusste ich. Aber fährt man dann? Ich habe versucht, die Ampel zu erkennen, zu sehen, aber durch die Sonne habe ich gar nichts gesehen. Nur die grelle Sonne. Ich sag's mal spontan so, das fällt mir gerade ein, bremst man da nicht komplett ab, wenn man gar nichts mehr sieht? Habe ich in dem Moment nicht gemacht. Ne? Du bist dann normal weitergefahren? Ja, aber nicht zu schnell. Wie schnell ungefähr? Kann ich nicht sagen. Naja, 40 bestimmt, sowas. Sowas, ja. So, dann hast du den Knall gehört und dann bist du hoffentlich schnell angehalten. Ja. Und dann erzähl mal, was dann geschehen ist. Du bist ausgestiegen und was für ein Bild hat sich dir gezeigt? Ich sah nur, dass jemand vor meinem Autoreifen liegt. Also du bist nicht über diese Person noch drüber gefahren? Nee. Und sah diese Person schwer verletzt aus? Ja. Hat sie noch Lebenszeichen von sich gegeben? In dem Moment nicht, nee. Was hast du getan? Da kam ein junger Mann, der sagt, hier, Polizei schnell holen und hast ein Handy und ich habe kein Handy gehabt, nicht dabei gehabt. Dann haben wir die entgegenkommenden Autos angehalten und irgendjemand hat Polizei und Rettung geholt und mir kam das vor wie Stunden, bis mir jemand kam. Und dann gab es wieder Belebungsversuche und sie hat geatmet, ich bin dann so zusammengeklappt. Ist die Frau denn dann noch in ein Krankenhaus Ja, der Hubschrauber wurde in die Unfallklinik geflogen. Und ist dann da verstorben? Ja. Wollte diese Frau bei Grün über die Fußgängerampel gehen? Scheinbar. Wie alt ist die Frau gewesen? 13 war das Mädel. Ach, ein Kind, ein 13-jähriges Kind. Wie geht es dir? Schlecht. Ja, das verstehe ich. Dann selbst unter Schock. habe mittlerweile Therapeuten eingeschaltet, Rechtsanwalt alarmiert. Und seit Samstag träume ich. Ich habe geträumt, ich habe die Zeitung aufgeschlagen, lese den Nachruf von dem Mädel. Mhm. Also die ist mittlerweile beerdigt. Habe ich gehört. War natürlich nicht dort. Ne. Ich kann nicht. Hast du einen Kontakt zu den Eltern? Nein, ich kenne die Leute nicht. Überhaupt nicht. Du siehst bei dir ganz klar die Schuld. Ja. Da gibt es nichts zu reden. Ja. Mhm. Was hat die Polizei zu dir gesagt? Noch gar nichts. Die haben nur kurz gefragt an der Unfallstelle, ja, wie das passiert. Hier, guck hoch, die Sonne, ja, die steht heute wirklich sehr tief. Na, das hat eigentlich jeder gesagt. Ne? Mhm. Und das ist halt die Jahreszeit und das ist halt schlecht. Und hattest du denn, wie nennt man das, diese Sonnenklappe runtergeklappt im Auto? Ja, soweit ich mich erinnern kann, ja. Und hat es nicht zu einem Mädchen gesehen? Nee. Welche Vorwürfe machst du dir? Ich habe Schuldgefühle. Ja, ja. Ich würd gern am liebsten mit der Mädel tauschen. Machst du dir das Schuldgefühl, ich hätte langsamer fahren müssen, ich hätte bremsen müssen, ich hätte besser gucken müssen? Was genau ist es? Zur falschen Zeit am falschen Ort. Naja, gut. Aber man macht sich ja hinterher Gedanken, wie hättest du dich vielleicht anders verhalten können? Am besten in die andere Richtung fahren. Naja, gut, aber du warst ja auf der Richtung. Hm. Ich meine, das kennt man als Autofahrer, kennen wir ja alle. Das ist mal so extrem blendet. Das sind wirklich schlimme Situationen. Und ich kenne es so von mir, dass ich dann immer so weit wie irgend möglich vom Gas runtergehe und schleiche, Schritttempo fahre. Die Straße war ziemlich leer. Mhm. Ich habe weit und breit habe ich niemanden gesehen. Ne? Mhm. Ja, aber das Mädel ging bei der grünen Ampel, stand wahrscheinlich am Rande der Straße und ging. Ja, ja, also es heißt, die Ampel war grün, die Fußgängerampel war grün. Ich habe das nicht gesehen. Mhm. Mhm. Aber deine Ampel war definitiv rot, kann man das schon sagen? Also ich kann es nicht behaupten, ich habe das jetzt nur ein paar Mal erzählt gekriegt. Ne? Ja, das können die ja, glaube ich, rekonstruieren, ne? Mit der Ampelschaltung. Denke ich doch, ja, denke ich. Aber du kannst auch nicht sagen, die war eindeutig grün, die Ampel, du hast sie einfach nicht gesehen. Nee, das kann ich nicht eindeutig behaupten. Ne? Das ist jetzt sehr schwer, Marion. Das ist jetzt sehr schwer für dich, das ist mir klar. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Mhm. Damit gilt es jetzt umzugehen mit dieser Schuld. Aber wie, ja, ich weiß. Hast du selbst Kinder oder Enkel? Ich habe selbst eine Tochter, ja. Was sagen deine nahen Leute? Wie alt ist deine Tochter? 21. Mhm. Was sagen deine nahen Leute um dich herum? Ist unterschiedlich. Sag mal, was die sagen. Manche, die haben schon seit Tod erklärt, die haben schon erzählt, ich hätte mir selbst das Leben genommen. Ne? Mhm. Was ich aber nie machen würde, was ich auch nicht mache. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich stehe zu meinem Mist, den ich gemacht habe. Ne? Zu meinem. Ja. Gibt es denn Menschen, die dir Vorwürfe machen? Gibt's auch, ja. Was sagt deine Tochter? Sie hält zu mir. Hm. Ja, natürlich hält sie zu dir. Es ist ja auch richtig so, es ist deine Tochter. Und du hast es ja nicht vorsätzlich gemacht. Um Gottes Willen. Natürlich nicht. Ich gehe nicht auf Menschenjagd. Nee, um Gottes Willen. Natürlich, ja. Es ist halt ein großes Unglück, an dem du durchaus die Schuld trägst. Aber es ist ein großes Unglück. Mhm. Und du sagst, dass du in psychologischer Beratung schon warst. Richtig. Oder bist. Ich bin, ja. Mhm. Ich glaube auch, dass man das fast immer nur mit professioneller Hilfe schafft, so etwas einzuordnen für sich und ja, für also sich. Ich hab letzte Woche selbst einen Schock gehabt. Also bin beim Bekannten untergekommen, weil ich durfte nicht alleine bleiben. Ne? Mhm. Und habe vor Ort, habe ich von der Rettung Medikament gekriegt, wo ich also 2 Tage weggedreht war, ne? Also gar nichts machen konnte. Mhm. Es ist ja nur auch ungeheuer frisch noch. Es war der 30.09., sagst du. Richtig, ja, das ist noch. Das ist ja, das sind ja erst noch Phasen der Verarbeitung, wo es hoch und runter geht, an Intensität wahrscheinlich. Du wirst lernen müssen, mit der Schuld zu leben. Das ist dein Ziel. Ja, das begleitet mich mein Leben lang. Ja, natürlich. Aber jetzt geht es darum, dass es dich nicht zerstört. Das darf es auch nicht. Es darf dich nicht zerstören. Es muss ein Weg gefunden werden, dass du mit dieser Schuld leben kannst. Also ist es so, dass ich mittlerweile gar nicht mehr rausgehe. Nicht mehr an Briefkasse, nicht mehr aus dem Fenster guck, ne, der Leute aus dem Weg gehe, weil ich Angst habe, dass ich da irgendwie, ne. Naja, eine Bemerkung oder Blicke oder irgendetwas von denen. Ganz genau. Okay, verstehe ich. Vor allen Dingen, wenn du in einem kleinen Dorf lebst, ist das auch verständlich. Ja, jeder kennt fast jeden und er ist halt bekannt, ne. Weißt du, Marion, deshalb ist es jetzt ganz, ganz wichtig für dich, dass du in sehr gute therapeutische, möglichst in die Hände eines Traumatherapeuten kommst, der genau sich mit so extremen Fällen sich auskennt. Ich möchte, dass meine Psychologin Anna, die heute Nacht hier ist, dich diesbezüglich noch eingehender berät. Okay, ja. Dass wir mal überlegen, was in deiner Umgebung die beste Anlaufstelle ist, wie du es genau einfädeln solltest und so weiter. Ich habe das auch vorwegzuziehen hier. Bin eigentlich gerade am Packen, habe schon begonnen umzuziehen eigentlich und stecke ziemlich mit drin, ne? Willst du wegziehen wegen des Unglücks? Nee, vorher schon. Ach so. Nee, ich hatte vorher schon den Plan gehabt, wegzuziehen. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht jetzt in der Situation. Denke ich mir, habe ich auch schon gesagt. Ja. Ich denke, das ist eigentlich. Auf jeden Fall, das ist gut, dann kannst du woanders einen Neuanfang Das ist versuchen. Zwar unweit von hier, ne, aber trotzdem, es ist eine neue Umgebung. Ich bin nicht mehr direkt hier vor Ort. Ne? So, liebe Marion, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von der Anna gleich zurückgerufen. Okay. Domian, noch was. Ich gucke deine Sendung schon sehr lange und bin mittlerweile ein sehr großer Fan von dir geworden. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, dann gibst du der Anna deine Anschrift. Das wäre lieb. Und okay. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute für die nächsten Zeiten, Monate oder. Okay. Vielen alles, Dank, Domian. Alles Gute, Marion. Tschüss. Gut, danke schön. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Peter aus, nicht aus, sondern aus ist gut. Peter, 46. Aus dem Alter 46, so kann ich ja sagen. Peter, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Zunächst, also ich fühle mit der Marion mit, das ist sehr schlimm. Das ist ja, wer diese Schuld auf sich unwillentlich geladen hat, der hat wirklich vor dem Herrn nichts zu verantworten, denke ich. Ja. So, lieber Peter, zu dir. Was ist dein Thema? Weswegen hast du Also ich denke, ja, ich werde keine Psychologin nach unserem Gespräch brauchen, denke ich. Ich hatte gestern das Glück. In der Mittagspause, ich bin Kellner in einer Kneipe und da habe ich um die Ecke einen Kiosk für meine Mutter einen Rubel los gekauft für 2 Euro und daraus sind auf einmal 25.000 geworden. Nein, das ist ja sensationell. Mhm. 25.000 Euro aus so einem kleinen, popeligen Rubel los. Mhm. Für die Mama. Für die Mama. Hotel-Mama. Hat die Mama es auch aufgerubbelt? Ja, die durfte das aufrufen. Wir haben solche Augen bekommen. Warst du dabei? Ja, Logo. Ich besuche sie in der Mittagspause. Immer. Das ist ja voll schön. Erzähl mal, wie das war. Ja, du, die hat, also früher hat sie immer selber gekauft und so. Ich sagte, Mama, gib kein Geld dafür aus. Dann habe ich das eben gekauft. Hin und wieder kaufe ich ja da sowas. Oder hier gibt's im Norden so ein Bingo. Vielleicht kennt ihr das auch. Ja, genau. Den schenke ich ihr, damit sie so ein bisschen vor der Glotze, ein bisschen Gesellschaft mit dem Herrn da vorhat und so. Naja. Und man tut der Umwelt was Gutes und so. Ja, und dann haben wir nun die Kohle und ich bin echt glücklich. Ja, und habt ihr, wie war denn das? Es wurde aufgerubbelt und wie habt ihr reagiert? Wie hast du reagiert? Wie hat die Mama reagiert? Ja, das muss man sich so vorstellen, wie in eine warme Dusche in der Antarktis oder so. Habt ihr geschrien? Habt ihr ja, doch schon. Wir haben da logisch im ersten Augenblick und so. Aber ich habe schon mal 5 richtige gehabt, weißt du, im Lotto. Ach. Ist lange her, insofern. Ja, aber immerhin. Wie viel gab es denn damals? Exakt 3.994 D-Mark. Das ist nicht so D-Mark. Viel, ja. Nee, da war ich enttäuscht. Also ich habe, und das Paradoxe daran, hätte ich eine Zahl, ich sag nicht Ziffer, weil Ziffern von 0 bis 9 sind, eine Zahl daneben, dann hätte ich 6 richtige. Na gut, aber dafür habt ihr jetzt 25.000 Euro gewonnen. Ja, aber damals, da hätte ich gut, nicht so viel, 2 Millionen, ich hätte da vielleicht 600.000, weil es gab viele Sechser. Wie alt ist deine Mama? 82. 82. Und ist die Mama eine reiche Frau? Durchschnittlich. Also sie gibt ihr Geld gerne aus und ich ermutige sie immer, gib viel mehr aus, damit du lange lebst. Das ist ein guter Ratschlag, das finde ich gut. Lebt der Papa auch noch? Nee, der ist schon längst tot. Also die Mutter lebt alleine? So ist es. Und wie viele Kinder gibt's außer dir dann noch? Eins. Es gab 2, aber das eine hat sich das Leben genommen. Ah. So, große Freude, 25.000 Euro einfach so geschenkt bekommen. Was wird jetzt mit dem Geld gemacht? Was macht die Mama damit? Ich will nach Mallorca erstmal. Sie will ich da irgendwie auch. Sie fährt gerne, weißt du, nach Trieben, nach in ihre Heimat, nach Danzig, weißt du. Ah. Und da soll sie auch hin. Und ich habe gesagt, Mutter, genieße das Leben im Grand Hotel. Ja, jetzt kann sie sich ein 5-Sterne-Hotel in Danzig leisten. So ist es. Und wirklich da eine traumhafte Woche oder 2. Und voll noch ins Casino gehen und das verpulvern. Na, alles vielleicht nicht, aber ein bisschen, wenn sie da Spaß... Ja, vermehren, das soll sich vermehren, sozusagen. Wirst du denn etwas davon abbekommen? Ja, ich fahre nach Mallorca jetzt. Ach, du fährst nach Mallorca, hab ich nie verstanden. Ja. Ich dachte, sie wollte auch noch mal nach Mallorca. Und nee, ich war schon mal mit ihr da, um Gottes Willen, ich fahre nur noch alleine. Warum ist das nichts, mit der alten Dame in Urlaub zu fahren? Ja, weil die immer mir hinterher spioniert. Ah, ja, du bleibst halt immer der Kleine, ne? Der Sohn. So ist das, sind wir alle. So ist das immer, ja. Aber ich merke schon, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter. Ja, absolut. Ja. Ja, und ja, und das ist wirklich super. Das ist wirklich eine schöne, erfreuliche Nachricht hier bei uns, wird das auch zu hören. Ja, ich hoffe, ihr kriegt heute, ja. Wie geht denn das? Weißt du, ich gucke deine Sendung auch genauso wie die Vorgängerin sehr gerne und so weiter. Und weißt du, mir sind so ein paar Sachen das so aufgefallen. Du hast früher so damit so ein bisschen rumgeprallt, zum Beispiel so, wenn du in der Herbertstraße bist, dass alle Huren hinter dir und so weiter. Ist es moralisch, dass du als Mann in die Herbertstraße gehst und damit dich bruskierst, so von wegen, guck mal, was für toller Hecht ich bin? Nein, ich gehe doch nicht durch die Herbertstraße, um zu sagen, ich bin toller Hecht. Doch. Ich will dir erzählen. Ich kann drüber. Oder auch eine andere Geschichte. Nein, ich muss klarstellen. Bei dir hat eine schenkelamputierte Frau angerufen. Ja. Und die hat gesagt, sie hat einen Mann gefunden, der darauf steht. Und sie war glücklich. Sie hat sich bei dir offenbart, ihr Vertrauen dir geschenkt. Ja. Und du hast in der Millisekunde zunichte gemacht. Du hast gesagt nämlich, das ist pervers. Ach nein. Du hast es in der Millisekunde. Nein. Diese Frau, die war dermaßen gedämpft sofort und. Nein. Das war echt eine Katastrophe, muss ich sagen. Also das kann ich jetzt nicht mehr, da weiß ich nicht. Aber ich weiß. Du weißt. Aber dann gestatte mir eine Bemerkung zu machen zur Herberstraße. Oh nö, da gehe ich selber hin, so die Nutten, wenn sich die Kohle raus, wenn ich so, weißt du, mein Fächer mit der Kohle so rüber, da können wir beide hingehen, die werden mir nachgehen und nicht dir. Natürlich, da bin ich von überzeugt, aber trotzdem, du gestattest mir vielleicht das mal klarzustellen. Ja, bitte. Ich gehe nicht da, ich habe das nicht erzählt, ich gehe da durch und lass mich da als tollen Hecht feiern, weiß Gott nicht. Es ist aber lass mich doch bitte mal erklären. Ja. Ich bin, als ich in Hamburg war, in der Tat da durchgeschlendert. Aber du als homosexueller Mann. Du lass mich doch mal ausreden, Mensch. Ich bin in der Tat da durchgeschlendert. Und habe mich wirklich gefreut, dass die Mädels mich erkannt haben und Hallo Domian gerufen haben. Und wir haben ein bisschen gequatscht und ich bin weitergegangen. Das war einfach nur ganz nett und ich würde es euch zu jeder Zeit wieder tun und sehe da nichts Anstößiges. Aber findest du gut, dass zum Beispiel, ich gehe zum Beispiel nicht in schwule Bars, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe auf der Straße, ich wurde beklatscht und sonst was, also ich übel. Bleibt dir ja unbenommen. Du musst ja auch nicht in schwule Bars gehen. Nein, lass mich über die Herberstraße gehen. Ich war nie in schwulen Bars. Ja, nur auf der Straße wurde ich von einem, weißt du, ekligen alten Mann, der neben einem Jüngling stand und der grapscht mir an den Arsch, du, vor einem Schuhgeschäft. Ich dachte, ich fall zusammen. Ja. Egal, aber findest du... Sowas gibt es, aber es wird dich bestimmt keiner in der Schwulen, wenn du in einen schwulen Disco gehst, übel. Ich war nie in der schwulen Disco. Ja, mach's doch mal, da ist es auch eine ganz gute Erfahrung für dich. Bloß nicht, du. Warum nicht? Es kommt bei mir alles hoch, du. Ja, das ist doch auch Quatsch. Ja, das logisch, du, sogar, ich stehe auf der das Straße. Nein, ich will dir mal sagen. Das finde ich, das finde, nein, ich finde, ja, ich hab's verstanden. Ich hab es verstanden. Ist ja gut. Was ich nur nicht leiden kann, wenn jemand sagt, da kommt mir alles hoch, wenn ich an den Schwulen, Nein, mir ist übel. Ich habe gerade gesagt, das ist doch eine Diskriminierung der Schwulen gegenüber. Nein, er packte mich am Arsch in der Fußgängerzone. Okay, der soll dich auch nicht anpacken, aber du hast es zu mir gesagt, wenn du in einen Schwulen gehen würdest, kämen dir alles hoch. Das ist doch absurd. Das ist doch diskriminierend, Schulen gegenüber. Auf gar keinen Fall, nein. Ja. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. So. Nur weshalb gehst du dann in die Herberstraße? Weil ich gehe nicht in eine Schwulendisco. Jetzt reicht's mir aber allmählich. Also ich gehe nicht in die Schwulendisco, aber du gehst in die Herberstraße. Ja. Das ist die Logik. Ich sehe keinen Widerspruch darin. Oh, ich schon. Warum? Weil ich nicht in die Schwulendisco gehen darf. Du darfst nicht in die Schwulendisco gehen? Weil es mir übelt. Weil es dir übelt? Ja. Dir wird dir übel. Also haben wir es doch wieder. Es wird dir übel, wenn wir einen Schwulen. Nein. Hör mal, du bist mir vielleicht drauf. Bitte? Du bist mir vielleicht krass drauf. Ich bin vollkommen du. Ich bin dermaßen tolerant, das kannst du dir nicht vorstellen. Nee, du bist überhaupt nicht tolerant. Genauso wie du die Osteuropäer nein. nicht magst. Genauso wie du die Osteuropäer nicht magst. Das ist genau jetzt, du. Jetzt reicht es mir allmählich hier. Die Wahrheit sticht ins Auge. Aber nochmal, zum Thema Schwule. Ich bin so tolerant, dass ich sage, alles, Steuerbegünstigung, alles soll da für sie kommen. Heiraten, alles. Aber keine Adoption von Kindern. Siehst nie du? Im Leben. Da haben wir schon. Du bist... Du hast Nein. Du bist diskriminiert. Du bist diskriminiert. 16-Jährigen kann man nicht ein 2-3-einjähriges Kind aussuchen. Du bist diskriminierend. Sondern einen 16-17-jährigen Jüngling, der das selbst erlaubt. Du bist nicht tolerant. Absolut. Nein, aber du bist ein. Ich erlaube die Adoption von Jünglingen 16, 17, wenn sie damit selbst einverstanden sind. Ist doch Quatsch. Ja, logisch. Aber nicht ein kleines Kind wie beispielsweise der Sänger da, wie heißt der noch? Ja, warum nicht? Weil das meistens Jungs sind, die adoptiert werden und wer weiß. Wenn zum Beispiel, wie der Fall ist bei Dörr, wie heißt ich will, nein, ich will es gar der nicht Sänger, hören. Nein, der Sänger, nein, der nein, Sänger. Nein, du kennst ihn doch, wie heißt Lindner. Lindner, genau. Schau mal, was kommt auf diesen Jungen jetzt zu? Ja, was kommt auf ihn zu? Ja, was kommt? Ja, denkst du da? Ja, ich denke nach. Denkst du dann auch dann nach? Erzähl mir mal, was auf ihn zukommt. Ein normales Leben. Weil das Patrick weil der Lindner. Promis, weil der Papa ein Promi ist? Was, weil was? Weil er ein prominenter Sänger ist? Weil er ein guter Vater ist, deshalb. Weil er ein prominenter Sänger ist, ja? Na, weil er ein guter Vater ist. Und was meinst du, was für Hänseleien auf ihn dieser Schule kommen, zu kommen? Das wird sich alles geben. Wir meinst brauchen, du, wir brauchen, du? Ja, meine ich, wir brauchen Vorreiter, die das machen. Und irgendwann in 10 Jahren, ich kann das, ich dulde das nicht hier zu sagen, bloß keine Kinder für Homosexuelle. 16, in 10 okay, Jahren, du bist ein, nein, du bist ein Hetzer, sage ich dir. Nein, nein, ich, 16, ich hoffe, 17, ich hoffe sehr, 16, ich hoffe sehr, adoptieren, hör auf, ja, ich hab's verstanden, ich hoffe sehr, dass in 10, 20 Jahren es keine Leute mehr gibt, die so dogmatisch und ideologisch daher schwatzen, wie du das machst. Das ist ein dämliches Argument, ein absolut dämliches Argument. Warte mal, ich muss aufstehen, weil ich liege, mir ist echt schlecht, du. Ja, mir ist auch schlecht. Mir ist echt schlecht. Also, du bist kein toleranter Mann, tut mir leid. Du, ich bin für Ehegattensplitting, dass sie heiraten. Okay, aber Steuerbegünstigung, dass sie sogar Krankenhausrechtsbesuche und sonst was. Ich bin für alles, aber das eine. Aber Adoption nicht. Genauso übrigens, wie heißt dieser Paradiesvogel, den finde ich super, Glöckler. Oh, ein sehr intelligenter Mann. Ja. Ein sehr intelligenter, bravourös intelligenter. Aber der dürfte auch keine Kinder adoptieren. Nee, er ist dagegen. Er ist vollkommen dagegen. Das weiß ich nicht, kann ich nicht überlegen. Ich weiß es aber. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich ziehe Hut vor diesem Nein, Mann. Ich glaube nicht, dass er dagegen ist. Das verdrehst du. Du bist ein Verdreher. Nein, informier dich richtig. Du bist ein Verdreher. Nein, informier dich richtig. Frag ihn. Lade ihn in die Sendung ein. Er soll bei dir anrufen. Ja, das mache ich. Er soll bei dir machen wir? Peter, jetzt haben wir so nett angefangen mit dem... Lässt du ihn in die Sendung anrufen? Absolut, natürlich, sehr gerne. Oh gut, Glöckler, bitte Glöckler anrufen. In diesem Sinne, ich brauche keine psychologische Beratung. Die kriegst du auch gar nicht. Da bist du resistent, glaube ich. Du bist diskriminiert. Ich will sie jetzt aber. Ja, also, belassen wir es dabei. Du mit dieser schenkelamputierten Frau, du hast mir Vertrauen in einer Millisekunde kaputt gemacht. Okay, jetzt fangen wir nicht wieder von vorne an. Okay, bis dann. Ich freue mich für deine Mama. Nee, Lüge. Ja gut, für sie kannst du dich freuen. Ich freue mich für deine Mama und wünsche alles Gute. Und mir ist übel. Na gut, danke. Mir ist auch übel. Tschüss. Das ist heftig. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe was gegen Osteuropäer. So ein Unfug. Ich habe zum Beispiel gerade auch einen Osteuropäer hier bei mir im Team sitzen. Und das klappt alles wunderbar. So, 1.24 Uhr haben wir und jetzt kommt Thomas. Thomas ist 45. Guten Morgen, Thomas. Jetzt kommt Thomas. Ja, aber der Thomas macht bitte den Ton vom Fernseher weg. Hallo Thomas. Ja, grüß dich Domian. So, also, ich bin der Thomas. Wie hast du das denn gerade gefunden? Ja, ich fand es ziemlich krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich sehr geschockt, sowas zu hören. Ja, mich auch, völlig. Also ich bin außer mir. Das ist wirklich Wahnsinn, wie man solche Einstellungen haben kann, dass man so über Menschen denken kann. Ich finde es einfach ganz fürchterlich unter der Gürtellinie. Aber du siehst, solche Meinungen gibt es immer noch und die sind zwar, ich weiß gar nicht mal, ob die in der Minderheit sind, die äußern sich nicht so oft, aber es gibt sie immer noch und es gibt sie überall. Und dafür müssen wir alle kämpfen, dass diese Vorurteile beseitigt werden. Und dass wir eine klare Gleichstellung von Homosexuellen und Heterosexuellen kriegen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis habe ich also auch Schwule und ich habe auch Lesben. Mhm. Und ich komme mit denen wunderbar klar. Ich habe überhaupt keine Probleme damit. Ich habe einen schwulen Freund. Also ich bin nicht homosexuell. Mhm. Ich lebe in einer Partnerschaft. Aber ich komme mit den Menschen unheimlich gut klar und das sind ganz liebe, tolle, nette Menschen. Und die sollen gleichberechtigt sein, die sollen heiraten und die sollen alles genauso tun wie alle anderen Menschen auch. So, das war ein Wort. Schön, dass du es so sagst. Aber das war wahrscheinlich gar nicht dein Thema, oder doch? Nein, das war nicht mein Thema, nein. Was ist denn dein Thema, Thomas? Mein Thema ist ganz einfach das, ja, wie soll ich anfangen? Also ich bin gelernter Rettungsassistent. Mhm. Seit 25 Jahren habe ich diesen Job gemacht. 25 Jahre? Respekt, ja. Respekt. Ja. Und ich habe also vor knapp 5 Jahren habe ich meinen Job leider verloren durch eine Alkoholfahrt. Ich hatte also getrunken, bin Auto gefahren, habe keinen Unfall verursacht, ich habe also niemanden geschädigt. Bin einfach nur in eine Kontrolle reingeraten, habe meinen Führerschein verloren. Mhm. Das hat natürlich Konsequenzen für meinen Job gehabt, habe dadurch meinen Job verloren. Hat das Konsequenzen in der Tat für den Job gehabt, dass du nicht mehr als Rettungsassistent arbeiten darfst? Gut, dass du kein Auto dann fährst, ist klar, aber dass du auch den Job nicht ausüben kannst, wundert mich. Ja, so. Weil wir sind ja auf dem RTW, also beziehungsweise auf dem Rettungswagen unterwegs und da muss ja halt also jeder, muss also auch das Auto fahren können. Ach so. Mhm. Und von daher wurde ich erst in den Innendienst versetzt, und dann hat man mich also gekündigt. Fakt ist also das, was mein Problem ist, ich bin seit knapp drei Jahren mit einer Frau zusammen, die ich also über alles liebe. Mhm. Und wo ich denke, dass es die Frau meines Lebens ist. Mhm. Ich war vorher noch nie verheiratet, ich habe keine Kinder. Das ist doch eine gute Nachricht. ja, das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber, gibt es ein Aber? Der Fakt ist ganz einfach, meine Lebensgefährtin weiß also nicht, dass ich arbeitslos bin. Ach. Wir wohnen getrennt. Sie hat ihre Wohnung, ich habe meine Wohnung. Und ich bin immer nur dabei, das Ganze zu vertuschen. Seit 3 Jahren? Ja. Und du gibst vor, du bist immer noch Rettungsassistent? Ich gebe immer noch vor, dass ich Rettungsassistent bin, dass ich immer noch beim Roten Kreuz arbeite. Ich fahre freitags zu ihr und fahre montags morgens wieder weg. Du bist arbeitslos im Moment? Ich bin im Moment arbeitslos, ja. Mhm. Die ganze Zeit, die ganzen 5 Jahre bist du arbeitslos, seitdem du raus bist aus dem Job. Ganz genau. Hm. Also beziehungsweise ich bin jetzt auf Hartz IV mittlerweile. Lass mich kurz fragen, du hast gerade gesagt, die haben dich dann damals in den Innendienst versetzt. Und warum bist du dann da auch rausgekommen? Ja, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mit meiner Trunkenfahrt, ich habe also ein Alkoholproblem. Ach, du hast in der Tat ein Alkoholproblem? Ja, ich denke, dass ich ein Alkoholproblem habe, ja. Das war nicht mal ein Ausrutscher, wo sie dich erwischt haben. Richtig, ganz genau. Also ich bin vorher schon betrunken Auto gefahren, der hat mich Gott sei Dank nicht erwischt. Wie viele Jahre hast du denn schon ein Alkoholproblem? Ja, ich denke mal so 10 Jahre bestimmt. Boah, Thomas, und du bist Rettungsassistent gewesen, oder bist es vom Beruf ja immer noch, und weißt letztendlich alles Medizinische und alle Dinge sind dir klar. Und das hast du so laufen lassen und lässt es laufen bis heute? Ja, das war immer das Ding. Ich bin auf die Arbeit gegangen, stocknüchtern, wunderbar. Ich habe auch meine Arbeit verrichtet, aber meine Arbeit hat mich kaputt gemacht. Das wollte ich gerade fragen, ob der Alkoholismus mit der hoch beanspruchenden Arbeit zusammenhing. Ja, das hat mich total zerstört, das hat mich kaputt gemacht. Das heißt, du bist dann abends nach Hause gekommen und hast dir einen hinter die Binde gekippt? Ja, immer. Ganz genau. Ich konnte diese Dinge, die ich tagsüber oder beziehungsweise wir arbeiten ja auch in, oder ich habe in Schicht gearbeitet, 12er-Schichten, also einen Tag Tagschicht von morgens um 6 bis abends um 6. Mhm. Dann den nächsten Tag von abends um 6 bis morgens um 6 und dann anderthalb Tage frei. Ja, das ist wahnsinnig anstrengend, ist mir völlig klar. Also ich habe man kann also die pünktlich Feierabend machen. Ich meine, ich sag's jetzt mal so salopp, wenn einer auf der Straße liegt und ist am Bluten, natürlich, dann kann man nicht sagen, so, ich habe jetzt Feierabend, jetzt warte mal, bis die Ablösung kommt. Klar, ein enorm beanspruchender Beruf ist das und mir ist das auch schlüssig, dass wenn man da labil ist, dass man dann vielleicht in einen Alkoholismus reinrutscht. Ja, ich habe also so viele Dinge in meinem Leben erlebt. Mir sind Kinder unter den Händen weggestorben, wo ich mir Vorwürfe gemacht habe, wärst du 2 Minuten früher da gewesen, hättest du es vielleicht retten können. Mhm. Das hat mich psychisch dermaßen fertig gemacht, dass ich dann irgendwo in Alkoholismus abgerutscht bin. Mhm. Verstehe. Also ich kann das nachvollziehen, das ist mir schon schlüssig. Jetzt erzähl mir, Thomas, bitte, wie sieht dein Alkoholismus heute aus? Mein Alkoholismus sieht heute aus, dass ich, ich bin also wochenlang trocken, ich trinke wochenlang überhaupt gar nichts und wenn ich dann irgendwo, wenn es wieder in mir hochkommt, wenn ich nachts am Träumen bin, wenn so gewisse Geschichten, die ich in meinem Berufsleben erlebt habe, wenn die wieder in mir hochkommen, dann wache ich auf und dann bin ich am Trinken. Und das. Und dann trinkst du heftig? Dann trinke ich richtig heftig, ja. Also, und dann eine ganze Nacht oder ein paar Tage hintereinander oder wie habe ich das mir vorzustellen? Nee, also einfach nur, was zu Hause ist, was ich da habe, das wird getrunken und dann lege ich mich ins Bett und schlafe. Mhm. Wie groß sind die Intervalle so in der Regel? Oder wie viel Mal so im Halbjahr passiert das? Naja, also ja, so 1-2 Mal im Monat passiert es bestimmt. Ach, schon. Doch schon. Ja. So, deine Freundin, die du über alles liebst, die du ganz toll findest, weiß weder von diesem Alkoholproblem, noch weiß sie, dass du arbeitslos bist. Richtig, ganz genau. Mensch, Thomas, was tust du dir an? Du hast schon so viel zu tragen mit dem, was du da aus der Vergangenheit mitschleppst. Und dann setzt du dich selbst auch noch so unter Druck und belügst deine Liebe. Das setzt dir doch auch zu und macht dir ganz groß zu schaffen, bestimmt. Ja, ganz genau. Weil ich bin immer irgendwo in der Vorsicht, dass sie ja nichts rauskriegt, dass sie ja nichts merkt. Warum hast du ihr denn zumindest nicht schon damals am Anfang gesagt, ich bin arbeitslos? Ist doch keine Schande, arbeitslos zu sein. Ja, ich weiß nicht. Das war für mich war Arbeitslosigkeit für mich war das immer eine Schande gewesen. Also ich bin seit meinem 15. Lebensjahr bin ich in Arbeit. Also ich habe erst eine Kfz-Lehre gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass das nichts für mich ist. Mhm. War früher schon in der im Jugendrotkreuz gewesen. Also immer ein arbeitsamer Mensch gewesen, hast immer geackert und gerackert. Ich habe immer gearbeitet, ich habe immer mein Geld verdient. Mhm. Ich war nie irgendwo auf jemanden angewiesen, was Geld angeht. Und auf einmal muss ich vom Staat leben. Mhm. Und das kotzt mich dermaßen an. Und jetzt bin ich in der Situation, weil ich kann nichts. Wie du kannst. Ich bin zwar gelernter Autoschlosser, aber das ist über 25 Jahre her. Ja, gut, also die Technik ist an mir vorbeigegangen. Ich kann auf dem Beruf nicht mehr arbeiten. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass du eine hohe soziale Kompetenz hast, auch aufgrund deiner langjährigen Arbeit als Rettungsmensch. Und du bist Rettungssanitäter. Also das heißt, du kannst nichts. Du kannst unglaublich viel. Aber lass uns das mal eben zur Seite stellen. Glaubst du, dass diese Frau dich auch sehr liebt? Ja, sehr. So, Thomas, jetzt musst du jetzt Folgendes tun. Du musst das machen. Du musst sie besuchen. Wie weit wohnt ihr voneinander entfernt? Ja, gut, 30 Kilometer. Na gut, ist ja nicht so weit. Fahr zu ihr hin und sage ihr alles. Sage ihr die volle Wahrheit. Und erkläre auch, warum du bisher geschwiegen hast. Weil du dich schämst. Du schämst dich ja auch wegen der Alkoholsucht. ganz genau. Ich glaube, dass sie hochgerührt sein wird und auch sehr traurig, dass du ihr das noch, dass du nicht das Vertrauen hattest, ihr das früher zu sagen. Wenn ihr eine tolle Liebe habt, wird diese Liebe das auffangen. Und dann könnt ihr gemeinsam nach vorne gucken und gemeinsam neue Sachen überlegen. Wir sind sogar schon verlobt. Wir sind also seit einem Jahr sind wir verlobt. Und ich möchte die Frau eigentlich heiraten. Also ich war noch nie in meinem Leben verheiratet. Ich habe keine Kinder. Thomas, du darfst nicht in eine Ehe gehen, aber du darfst auch nicht in einer so eigentlich guten und soliden Beziehung bleiben mit einer solchen Lüge. Das darfst du nicht machen. Außerdem wird wird dir ein Stein vom Herzen fallen, wenn du es gesagt hast. Wer weiß denn das überhaupt, dass du arbeitslos bist? Es weiß niemand, weil ich habe niemanden. Also ich habe zwar noch eine Schwester, mit der habe ich also seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr. Hm. Nachdem meine Eltern verstorben sind, da gab es also riesen Stress. Und es gibt auch keinen Freundeskreis? Nein. Also du bist ganz... Vor 5 Jahren hatte ich mich von meiner letzten Beziehung getrennt, habe dann 2 Jahre alleine gelebt, habe sie durchs Internet kennengelernt, wie das halt heutzutage so ist. Verstehe. Und ja. So, Thomas, der erste Schritt ist, du musst mit ihr sprechen. Der zweite Schritt ist, du musst was gegen die Alkoholgeschichte tun und auch du musst etwas tun gegen deine... Es ist ja auch eine Form der Traumatisierung, die du da erlebt hast in all den Jahren. Für den zweiten Schritt, Alkoholsucht und intensive Therapie, damit dich das nachts nicht immer und immer wieder überfällt. Dafür möchte ich, dass du jetzt mit meiner Psychologin nochmal sprichst. Okay. Was die Sache mit deiner Freundin anbelangt, dafür brauchst du keine Psychologin. Das musst du alleine machen. Das musst du ganz schnell machen. Da gibt's nichts zu diskutieren, finde ich. Okay. So, Thomas. Du legst bitte auf und wirst von Anna angerufen. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Alles klar, also ich soll jetzt auflegen. Du sollst auflegen und wartest, wenn sie ihr jetziges Gespräch beendet hat, wird sie sich bei dir melden. Okay, ich danke dir, Domian. Alles Gute, ich drücke den Daumen. Eins möchte ich dir noch sagen, ich gucke deine Sendung zwar nicht regelmäßig, aber ich gucke sie sehr oft und ich finde es sehr, sehr toll, was du machst. Und ich wünsche dir, dass du weitermachst. Dankeschön, sehr nett von dir. Vielen lieben Dank. Thomas, du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.38 Uhr gleich und jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema. Diese Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ist Themennacht. Und das Thema, diese Nacht heißt, also in der Themennacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt Fleisch. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, zum Beispiel, die nur Fleisch essen, oder fast nur Fleisch, die völlig heck sind auf Schnitzel und Blutwurst und Steak und weiß ich was. Auf der anderen Seite aber auch gerne mit Leuten, die sich vor Fleisch ekeln und die Fleisch ablehnen, mit Veganern, mit Leuten, die gegen Massentierhaltung sind. Das gehört auch zum Thema Fleisch. Gerne auch mit Leuten, die im Schlachthof hantieren, die jeden Tag nur mit Fleisch zu tun haben. Ja, und dann gehört natürlich zu dem Thema auch, wenn das Thema Fleisch heißt, natürlich auch Fleischeslust. Ich möchte krasse Sachen von euch hören, in Sachen Fleischeslust. Und dann können wir auch über Krankheiten sprechen, Verbrennungen sprechen. Wir können über das Altern sprechen, wenn die Haut welkt. Also ein großes Thema. Wenn ihr auch gerne darüber mit mir sprechen wollt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann mailt bitte domian@wdr.de, Stichwort Fleisch. Oder ihr meldet euch dann am Mittwoch vor der Sendung um 1 Uhr. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Jürgen. Hallo Jürgen. Ja, guten Morgen, Domian. Wie alt bist du? Ich bin 43. 43, du klingst so weit weg. Kannst du ein bisschen näher gehen? Ich nehme das Telefon in die Hand. Ja, das ist viel besser. So. Ja, dann hören wir dich schon ein bisschen besser. Um was geht's bei dir, Jürgen? Ja, ich habe gerade die Rede von dem einen Herrn mitbekommen, der sich darüber aufregte, dass schwule Kinder haben oder Kinder adoptieren und dass es den Kindern schlecht geht in der Schule und dem muss ich eigentlich widersprechen. Bist du schwul und hast du ein Kind? 2 Stück. Ah. Und ich bin schwul, klar. Ja. Und meinen Kindern geht's gut. Wie sind die Kinder zu dir gekommen? Hast du sie adoptiert oder sind das... Die Kinder sind über meinen Ex zu mir gekommen. Über deine, über deinen Ex? Über meinen Ex, ja. Ach so. Und ja. Sind das dessen leibliche Kinder? Das sind dessen leibliche Kinder, ja. Und ihr beiden lebt zusammen? Wir leben, haben zusammen gelebt, ja. Ach so, ihr lebt jetzt nicht mehr zusammen? Nein, seit letztem Jahr nicht mehr. Und wo sind die Kinder jetzt? Die Sohn ist jetzt bei dem Vater und die Tochter ist bei der Mutter. Ach so, also die sind jetzt ein bisschen weg von dir. Ja, wir sehen uns trotzdem noch regelmäßig. Wie lange hast du mit deinem Freund und den Kindern zusammengelebt? 10 Jahre. 10 Jahre. Na gut, das ist schon eine lange Zeit. Ja. Wie war denn das so? Da warst du dann ja in der zweiten Vaterrolle quasi, oder wie man das nennen kann. Wie war das? Das war sehr schön. Also wir hatten ein inniges Verhältnis, wir hatten ein schönes Familienleben, wie eine normale Familie auch. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren, wir haben zusammen Sport gemacht, gebastelt und gekocht. Wie alt waren die Kinder, als ihr beiden Männer zusammengekommen seid? Der Sohn war 8 und die Tochter war 6. Mhm. Wie habt ihr den Kindern das erklärt, dass dann plötzlich da quasi 2 Papas sind? Das war kein Problem für die. Das war überhaupt kein Problem für die. Von Anfang an sind sie sofort zu mir gekommen, wenn das war. Ja. Und nee, das war kein Thema. Das ist ja immer das große Argument, das haben wir gerade von dem Anrufer auch gehört, ja, die werden in der Schule gehänselt und in der Nachbarschaft und die armen Kinder. Wie war das bei euren Kindern? Na, es war gar kein Problem. Es ist auch kein Problem. In der Schule wussten wir Bescheid, dass die Kinder 2 Väter haben und sie waren auch auf den Schulfesten und das war kein Thema. Ich glaube, das ist auch noch ein Argument aus dem letzten Jahrhundert. Ja. Die Zeiten haben sich doch mittlerweile so geändert. Es mag vielleicht hier und da noch irgendwas geben, aber da muss man halt durch und dann ist es auch gut. Ja, es ist schon besser geworden in Deutschland. Ich habe jetzt lange in Holland gelebt und in Belgien und da ist es natürlich schon viel freier. Aber jetzt sind dann zum Beispiel, ich wohne jetzt in Köln und hier, denke ich mal, ist es auch kein Problem. Nee, in Köln ist es kein Problem, das stimmt schon, ja. Ja. Nur es gibt eben halt noch Leute, die denken, wie im Altertum. Ja. Und du hast jetzt immer noch, nachdem du dann von deinem Freund getrennt bist, Kontakt zu den beiden Kindern, die ja mittlerweile auch schon Jugendliche sind. Ja, denn es ist, also er ist jetzt 18 und sie ist 16 und sie haben noch regelmäßig Kontakt, ja. Und das ist alles noch schön und gut und läuft reibungslos. Ja, keine Probleme. Ja, also da bist du jetzt ein Beispiel, euer Beispiel ist noch ein bisschen komplizierter jetzt, weil die beiden Kinder durch den Partner mit reingekommen sind. Ja. Aber es gibt ja auch genügend schwule Paare, die wirklich Kinder adoptiert haben und oder lesbische Paare und wo das auch völlig normal läuft als Familie. Da sind da 2 Väter oder 2 Mütter und gut ist. Ja, und dafür gibt es ja mittlerweile auch genug Gruppen. Es gibt zum Beispiel Schwule Väter Köln oder Schwule Mütter Köln. Genau. Ja. An die man sich wenden kann, die auch unterstützen. Und also ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Also, es hat sich viel getan, aber wir müssen immer alle noch eine ganze Menge tun, damit das wirklich normal wird. Richtig. Ne? Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Ja, Jung, danke für den kurzen Einblick in dein Leben und deine Erfahrungen. Sehr nett, dass Bitte du angerufen hast. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Gleichheit. Ciao. Tschüss. Und Julius, 23. Hallo, Julius. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Julius, um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht es um einen meiner besten Kumpel. Mhm. Der will am kommenden Samstag wieder seiner Freundin das Jawort geben. Mhm. Und da hat mir nun vor einigen Wochen gestanden, dass er seit 2 Monaten eine Affäre hat. Ach du je. Yep. Ach du je. Er hat dir das gestanden und er weiß, sonst weiß das niemand. Es weiß nur ich, ja. Und es kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass seine Affäre die beste Freundin von meiner Freundin ist. Och. Das ist ja noch komplizierter. Yep. Das heißt, du schweigst auch im Moment. Ja, also meine Freundin weiß von nichts und es möge vielleicht dabei bleiben. Er wünscht es sich so und ja. Er will heiraten am Samstag und wie lange läuft diese Affäre schon? Also ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich schätze seit 2 Monaten. Hat er denn was Näheres dazu gesagt, was das für eine Art von Affäre ist? Sexaffäre, Liebesaffäre? Anfangs nur Sex, aber mittlerweile entwickelt er Gefühle für sie. Und wie lange ist er mit seiner Freundin zusammen, die er jetzt heiraten will? 9 Monate. Nach 3 Monaten hat er sie gefragt. Allerdings ist es bei ihm eine Liebe schon aus Kindheitstagen und sie war jetzt 2 Jahre in Australien. Also das ist schon eine etwas längere und eigentlich hübsche Geschichte. Eine eigentlich hübsche Geschichte. Ja, es ist jetzt so formuliert, aber ich fand das ganz süß, wie er das damals erzählt hatte. Ja, ich will jetzt meine Kindheitsliebe heiraten. Ja, wenn er es neu, also richtig, wenn er erst richtig 9 Monate mit der zusammen ist, er ist vermutlich so in deinem Alter, Anfang 20. Genau. Ja. Finde ich das ein bisschen, das ist zu schnell, das ist einfach zu schnell, nach 9 Monaten sich dazu zu entscheiden. Du siehst es ja jetzt, dass es zu schnell ist, da ist schon was anderes jetzt passiert. Was denkt er denn, was jetzt, wie es jetzt weitergehen soll? Ja, er hat mir jetzt hoch und heilig versprochen, du, Julius, pass auf, ich gebe ja am Samstag das Jawort und danach ist nichts mehr. Glaubst du? Und ich werde das jetzt dieses Wochenende klären und alles ist gut. Ja, jetzt kam dieses Wochenende. Ich habe ihm natürlich noch das sogenannte Alibi gegeben. Achso, Moment. Er wollte es jetzt letztes Wochenende klären. Genau. Mit der Affäre, um dann nächstes Wochenende das Ja-Wort zu geben. Genau. Ja. Und wie hat das geklärt? Er hat das nicht erklärt. Er hat sie wahrscheinlich noch einmal rangenommen oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sagt er zu mir, nee, es hat noch ein bisschen Zeit auf einmal. Na super. 4 Tage noch. Ja, genau das. Und dann stehe ich jetzt natürlich da. Ich weiß, dass er dort war. Ich habe ihm natürlich das Alibi gegeben, beziehungsweise seiner Frau, zukünftigen Frau, gesagt, dass er bei mir ist und wir zusammen noch was machen. Wie ist denn dein Verhältnis zu der zukünftigen Frau? Das ist super, weil wir waren nämlich auch schon zusammen im Urlaub gewesen jetzt im August. Ach so, also ist sogar da schon ein bisschen Freundschaft entstanden. Ja, natürlich. Also ich bin mit meiner Freundin ein Pärchen und sie sind das Pärchen, was dazu passt sozusagen. Also eine schöne Vierergruppe. Aber diese Freundschaft zu dem jungen Mann, die ist schon sehr lang andauernd und intensiv. Ja. Das ist dein bester, engster Freund. So kann man das ausdrücken, genau. Boah, da musst du dem aber ins Gewissen reden, dass der eine klare Entscheidung fällt. Oder dass er die Notbremse zieht und nicht heiratet. Ja, ich rede ihm schon seit einiger Zeit ins Gewissen und ich mache immer wieder hier: Pass auf, Junge, du kannst das nicht machen. Du kannst mit deiner Freundin nach 3 Monaten einen Ring anstecken und jetzt 2 Monate, einige Zeit vor der Hochzeit kriegst du das Flattern und bummst eine andere. Das geht einfach nicht. Weißt du, die Frage ist natürlich auch, warum er das tut. Macht er das, weil er das Flattern kriegt oder macht er das, weil er vielleicht doch nicht so ganz zufrieden ist mit der zukünftigen Frau? Wenn Letzteres zutrifft, ist das natürlich das Warnsignal, dass das nicht funktioniert mit der Ehe. Ja, das habe ich ihm auch schon gesagt. Ja. Und er meinte, sie ist mit dem Sex noch nicht so, was sagt man jetzt, nicht so erfahren. Ah, das heißt, der Sex mit der Affäre findet er besser und ansprechender als mit seiner Freundin, mit der Verlobten. Genau. Ja. Ja, da steckst du aber jetzt richtig in der Bredouille. Du bist natürlich deinem Freund loyal verbunden, das verstehe ich. Ich würde jetzt auch da nicht die große Petze sein und da irgendwas rumquatschen. Ich würde mir den nochmal aber richtig zur Brust nehmen und ihm sagen, jetzt hast du noch die Chance, wirklich alles zu klären. Wenn du jetzt die Hochzeit absagst, ist das zwar dramatisch, weil wahrscheinlich alles vorbereitet ist, aber es ist nicht so schlimm, als wenn du danach ein Leben in Lüge weitermachst und dich dann vielleicht nach einem Jahr trennst. Der muss sich klar werden, was er will, ob er die wirklich so liebt, dass er die heiraten will. Wenn der Zweifel hat, dann soll er es sein lassen, soll er es schieben. Wie weit ist die Vorbereitung? Gibt es eine große Hochzeit? Es gibt eine große Hochzeit. Alle Leute sind eingeladen. Mhm. Die Junggesellenabschiede sind auch schon größtenteils gelaufen. Mhm. Es ist alles in Sack und Tüten. Was glaubst du denn? Du kennst ihn doch jetzt ganz gut. Glaubst du, dass er doch nicht wirklich in diese Verlobte so verliebt ist, dass er sie heiraten könnte? Ich glaube immer noch daran, dass es einfach nur das große Flattern vor der Ehe ist. Aber das ist mir jetzt eigentlich auch schon zu lang. Es geht auch schon zu lang mit dieser anderen. Finde ich auch. Finde ich auch. Ich meine, er ist auch immer so ein Mann gewesen. Er steht zu seinem Wort. Er steht dafür ein. Er fährt dafür tausende Kilometer durch Deutschland, wenn es sein muss. Ja, aber er steht ja nicht zu seinem Wort. Er geht ja seiner Freundin jetzt 2 Monate schon fremd. Wenn die das wüsste, würde die von alleine die Hochzeit abblasen. Oder er muss, wenn er wirklich ein Kerl ist, dann muss er seiner Freundin sagen, pass auf, hier ist was schiefgelaufen. Ich muss es dir ehrlich sagen. Und dann ist die Sache sowieso erstmal gegessen mit der Heirat. Also ja, ich habe auch jetzt nur noch die Angst, dass wenn alles rauskommt, dann ich auch irgendwo mit der Schuldige bin, weil ich wusste von dem Ganzen und ich habe nichts unternommen. Nee, finde ich nicht. Ja, finde ich nicht. Das ist dein Freund und meine Loyalität gehört erstmal meinem Freund. Ja, aber das Problem ist, die Affäre ist halt die beste Freundin meiner Freundin. Ja gut, aber du schadest ja deiner Freundin damit nicht und finde ich nicht ja, so. Ja, das sei jetzt mal eine andere Sache. Ja. Aber das kann ich schon verstehen. Da wäre ich an deiner Stelle, würde ich erstmal den Mund halten und würde mich dann nicht verpflichtet fühlen, irgendwas zu erzählen. Hm. Ich würde mich nur verpflichtet fühlen, wirklich dem die Hölle heiß zu machen, aber wirklich die Hölle heiß zu machen, dass er die richtige Entscheidung trifft und dass er dann auch vielleicht alles in Kauf nimmt an Unannehmlichkeiten, zum Beispiel die Hochzeit abzusagen. Hm. Aber das bringt nicht viel, ne? Ich höre das schon, so wie du reagierst. Ja, der hat einen Dickkopf, einfach. Und ich probiere es jeden Tag, hier, mach, und ich rede auf ihn ein und verprügel ihn förmlich verbal und es funktioniert einfach nicht. Hm. Ja, dann ist er dafür verantwortlich, dann ist es seine Entscheidung. Dann kann man nur hoffen, dass er sich nach der Hochzeit eines Besseren besinnt und eine klare Linie fährt. Ja, das weißt du, ist jetzt halt einfach nur meine letzte Hoffnung, dass er dann wirklich zu diesem Jawort dann auch steht. Wenn du jetzt da anfängst zu sprechen, wenn du jetzt mit dem Mädchen sprichst, verrätst du ja deinen Freund. Genau. Das kannst du so nicht machen. Das kann ich nicht machen, nein. Weil ich stehe ja auch zu meinem Wort. Wenn ich zu ihm gesagt habe, hier Junge, pass auf, ich erzähle niemandem was. Genau, ja, ja. Jonas, ich kann nicht mehr sagen, nimm ihn dir nochmal vor. Mit aller Massivität und wenn nicht, dann ist es seine Entscheidung. Er hat es vor sich und seinem Leben zu verantworten, was er da macht. Ich meine, du kannst ihm natürlich sagen, dass du perspektivisch das auch nicht gerne tragen möchtest, dass es für dich auch eine blöde Situation ist. Aber du darfst ihn nicht hinterrücks da verraten, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Finde ich. Gibt also soll ich gegenüber allen Beteiligten erstmal stillschweigen beraten und ja, ihnen nochmal auf die Fresse hauen. Finde ich schon. Ja. Im übertragenen Sinne, ja. Im übertragenen Sinne, natürlich. Ja. Mehr kann ich nicht sagen, Julia. So würde ich es machen. Gut. Ja. Dann gutes Gelingen. Hoffentlich bringt es noch was, wenn du mit ihm sprichst. Ja, ich setze mich morgen dran. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Ich wundere mich übrigens, ihr Lieben, dass niemand anruft zum Thema Wetten, dass... Da sind wir ja gleich schon zu Ende. Aber naja. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ich habe es nämlich nicht gesehen und wir könnten uns aber trotzdem unterhalten, wie euch die Premiere von Markus Lanz gefallen hat. Hier ist Karl. Karl ist 24. Guten Morgen, Karl. Hallo, guten Morgen. Hallo, Karl. Um was geht's bei dir? Ich wollte dir von meinem Vater erzählen. Der ist letztes Jahr im Januar gestorben. Ich sehe in deinem Alter, er ist sehr jung gestorben. 52, ja. Ja. Und lag die letzten 12 Jahre seines Lebens im Bett, bettlägerig im Bett, ja. 12 Jahre? Er hatte 99 und 2001 2 Gehirnblutungen. Und die zweite hat ihn dann komplett flachgelegt, sozusagen. Ja. Wie war denn sein Zustand in diesen 12 Jahren? Er lag im Bett, sagst du? Also er war ansprechbar, also er hat reagiert mit Kopfschütteln und Augenzwinkern und da gab es so einen Code, 2-mal Augenzwinkern, ja, 1-mal nein und so. Aber er konnte nicht sprechen, er konnte nicht laufen, nicht aufstehen, er konnte nicht essen. Konnte er die Hände bewegen? Einen Arm. Hm. Der eine war gelähmt, also er war halbseitig gelähmt. Und die andere Seite konnte er bewegen. Hat er zu Hause gelegen? Im Pflegeheim. Hm. Sind deine Eltern noch verheiratet gewesen in der Zeit oder zusammen gewesen? Ja. Ja, ja. Das heißt, und meine Mutter hat wirklich... Das heißt, du hast bei deiner Mutter gewohnt und ihr seid dann immer zusammen ins Pflegeheim gegangen und habt ihn besucht. Er ist künstlich ernährt worden? Ja. Mit einer Magensonde? Mit der Magensonde, ja. 12 Jahre lang? Ja. Was für ein Schicksal. Ja. Wie oder an was ist er dann gestorben im Januar vor? Im letzten Jahr sagst du, ne? Im Januar letzten Jahres. Genau, ja. Leberversagen. Ja. Warst du dabei? Ich war in Israel zu der Zeit. Ich habe in Israel studiert. Und habe dann eines Nachmittags den Anruf bekommen, dass es soweit ist. War das eine Nachricht, die du als Erlösung empfunden hast? In gewisser Weise schon. Aber trotzdem macht es einem natürlich Angst. Ja, es ist halt, also man hat den Gedanken so oft durchgespielt, wie es denn ist, wenn er endlich sterben könnte. Und wenn es dann soweit ist, ist es irgendwie zwar eine Erlösung, aber andererseits irgendwie doch nicht. Mhm. Ja. Und trotzdem traurig, was eben dein Vater, der gestorben ist. Ja. Du hast gesagt, man konnte sich nur mit den Augen, mit den Zeichen so mit ihm verständigen. Ja. Das heißt, das Gehirn hat klar funktioniert? Hattest du den Eindruck? Ja, also er hat, wenn man ihm was Witziges erzählt hat, hat er gelacht. Das, also die Mimik, das funktionierte noch? Genau, das funktionierte. Mhm. Und er hat irgendwie fast immer richtig reagiert, sozusagen. Also wenn man was Witziges erzählt hat, hat er gelacht. Wenn man was Trauriges erzählt hat, war er betroffen. Also das hat scheinbar funktioniert, ja. Wie oft warst du in diesen 12 Jahren so bei ihm? Also die letzten 4-5 Jahre habe ich nicht mehr zu Hause gewohnt. Da vielleicht so einmal im Monat und vorher so 1-2 Mal die Woche. Hm. Ja. Was war denn das für ein Gefühl, wenn du dann immer in das Pflegeheim gegangen bist? Du wusstest, was auf dich zukommt. Also ich bin nie mit dieser Krankheit zurechtgekommen. Nie. Nie zurechtgekommen? Ich hatte immer Berührungsängste. Also war immer ein Kloß im Hals, wenn du in das Heim da gegangen bist. Ja, verstehe ich. Ich bin da immer ungern hingegangen. Ich habe mich gefreut, wenn ich ihn gesehen habe, aber diese Krankheit war immer, also es war immer furchtbar, immer furchtbar. Glaubst du, dass er hätte lieber früher sterben wollen? Das glaube ich nicht. Also es gab so viele Situationen in diesen 12 Jahren, wo er immer wieder dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Mhm. Und die Ärzte haben zu uns immer gesagt, ihr Vater, ihr Mann, je nachdem, der will nicht sterben. Der hat scheinbar so einen Lebensmut, dass er immer wieder kämpft. Ja. Jetzt ist er 1,5 Jahre verstorben. Ja. Und du meldest dich zu dieser Thematik bei mir. Warum? Ja, ich habe das vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Ich glaube, ich schiebe das vor mir her. Ich merke das jetzt gerade in dem Gespräch mit dir, dass mich das gerade greift und dass ich das, glaube ich, nicht verarbeitet habe. Also ich habe es schon an deiner Stimme sofort gehört, Karl, als du angefangen hast zu erzählen, dass dir das, glaube ich, immer noch sehr tief in der Seele liegt und ich weiß nicht, du es vielleicht viele Jahre verdrängt hast oder irgendwie nicht wirklich verarbeiten kannst. Das kann man aber auch verstehen. Du bist ja quasi damit groß geworden. Also groß nicht, aber du, das war halt eine lange Zeit deines Lebens, wo du das mitbekommen hast. Und die ganze Pubertät über hast du es gesehen. Es war nie entspannt, es war nie fröhlich, es war nie gelassen, es war immer traurig. Ja. Bist du Einzelkind? Ich habe eine Schwester, eine ältere Schwester. Wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter? Es war jetzt die letzten 1,5 Jahre schwierig. Jetzt seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, dass es wieder besser wird. Aber ansonsten eigentlich gut. Was studierst du? Theologie. Theologie? Ja. Dann bist du ein gläubiger Mensch. Ja. Hilft dir der Glaube? Oft. Manchmal nicht, aber meistens schon, ja. Jetzt tut mir das wahnsinnig leid, Karl, dass meine Sendung rum ist. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Aber wir werden dich gleich nochmal anrufen. Deshalb bitte ich dich auch aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, das war's für heute über Wetten. Das können wir vielleicht morgen noch reden. In der Technik heute Nacht Friedrich Marquardt. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.